Da war er nun also glücklich auf der Erde, unser Abgesandter. Gratuliere, Engel. Gute Leistung. Danke, Herr Cherubin. Ich freue mich, dass selbst Sie mit dem Resultat zufrieden sind. Auch wenn wir noch weit weg sind von unserem eigentlichen Ziel. Dann erzähl weiter, Engel. Ich höre. Die Entdeckung des Himmels. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Harry Mulisch. Zweiter Teil: Die Erfüllung. Was bisher geschah. Am Ende des zweiten Jahrtausends hat Gott jede Hoffnung auf eine Besserung der Menschheit endgültig aufgegeben. Er beschließt, das Zeichen seines Bundes, die Tafeln mit den 10 Geboten, zurückzuverlangen, da diese Gebote ohnehin nicht mehr befolgt werden. Der himmlische Sachbearbeiter, ein Engel, wird mit der Rückführung beauftragt und erstattet seinem Vorgesetzten, dem Cherubin, Bericht. Zuerst musste er die Geburt eines Menschen arrangieren, der sich eines Tages aus eigenem Antrieb auf die Suche nach den Tafeln machen soll. Dazu war eine besondere Konstellation nötig, die außergewöhnliche Freundschaft zwischen zwei Männern. Der eine, Max, ein frauenverschleißender Astronom, Sohn eines Nazi-Kriegsverbrechers und einer Jüdin. Der andere, Onno, ein Sprachforscher aus alter holländischer Patrizierfamilie, der politisch Karriere machen will. Beide haben in einer schwülen Nacht auf Kuba mit der Cellistin Ada geschlafen. Und diese ist nun also schwanger mit dem Götterboten. Nach einem Autounfall fällt Ada in ein Koma und bringt als Hirntote das Kind zur Welt. Während Onno sich in die Politik stürzt, entschließt sich Max zusammen mit Adas Mutter Sophia, das Kind großzuziehen. Ein schönes Kind, nehme ich an. Ein schönes Kind, Herr Cherubin. Ein sehr schönes Kind. Wie ein Engel aus einem italienischen Renaissance-Gemälde. Nur die Flügel fehlen. Ja, und diese Augen. Dieses Blau gibt es eigentlich gar nicht. Geradezu überirdisch. Und wie soll er heißen, Onno? Quinten. Mein Sohn wird Quinten heißen. Quinten. Quinten Quist. Zweimal Kuh, Kuku. Das gefällt mir. Und wie geht die Geschichte nun weiter? Nicht mehr ganz so kontinuierlich wie bisher. Bedenken Sie, es dauert noch fast 18 Jahre, bis Quinten in unserem Sinne einsatzfähig ist. Gut, ich höre. Max hatte für Sophia, das Kind und sich in der Nähe von Westerbork eine Wohnung in einem alten Schloss gefunden, Grootrechteren. Außer ihnen gab es dort noch zwei andere Mietsparteien, den Kunsthistoriker Theo Kern mit seiner Frau und den Schlosser Piet Keller mit Familie. Schon in der ersten Nacht auf Grootrechteren, wo nur ab und zu der Ruf einer Eule die Stille durchbrach, wurde von Sophia und Max das geheime Ritual ihrer nächtlichen Leidenschaft wieder aufgenommen. Sophia. Du. Zum ersten Mal waren sie nun täglich zusammen und bildeten einen Haushalt. Aber auch das änderte nichts. Es blieb beim Sie von Max Seite und bei der Distanz am Tage. Wenn Max am Morgen in sein Büro in der Sternwarte ging, war er auf eine seltsame Weise glücklich. Ja, er hatte die richtige Entscheidung getroffen. Nirgendwo anders auf der Welt hätte er lieber gearbeitet. Weißt du, Onno, ich habe das Gefühl, hier gehöre ich hin. Hier ist alles, was ich selbst bin, vereint wie im Brennpunkt einer Linse. An diesem Weg, vielleicht genau an der Stelle, wo wir jetzt stehen, ist meine Mutter in einen Viehwaggon getrieben worden. Von hier aus hat sie ihre letzte Reise angetreten. Max dachte an den gelben Stern, den seine Mutter im Krieg hatte tragen müssen. Ein Stern, Zehntausende von Sternen. Alle, die in diesem Lager zusammengepfercht waren, hatten Sterne getragen. Mit Sternen auf der Brust waren sie in die Waggons gedrängt worden. Und da diskutieren sie in den Zeitungen darüber, ob in Westerbork ein Mahnmal für die Deportierten errichtet werden soll. Aber da steht es doch. Was ist das Radioteleskop schließlich anderes als ein gigantisches Mahnmal? Ein Mahnmal von 1,5 Kilometern Durchmesser. Während in Groot-Rechteren das Leben in ländlicher Ruhe seinen Lauf nahm, machte Onno in Amsterdam eine politische Blitzkarriere. Erst Gemeinderat, dann Kulturreferent, schließlich für kurze Zeit Kultusminister. Wenn die Kulturpolitik in einem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen wirklich das Ferment der Kommunalpolitik ist, dann müssen alle Verantwortlichen darauf Wert legen, dass auch die finanzielle Ausstattung dieses Bereiches gesichert ist. Nichts davon bedeutete die absolute Lebenserfüllung für ihn. Aber er hatte beschlossen, das Beste daraus zu machen. Privatleben gab es für ihn so gut wie keines. Auch die Gedanken an Ada und Quinten wurden immer wieder schnell durch Arbeit erstickt. Vielleicht, weil er wusste, dass es Quinten bei Max und Sophia an nichts fehlte und Ada in dem Pflegeheim in Emmen, wohin man sie nach der Geburt verlegt hatte, gut aufgehoben war. Ja, bitte? Helga? Ja, mit wem spreche ich? Erkennst du nicht einmal mehr meine Stimme? Oh no. Für eine Überraschung, wie geht's dir? Es ist allerhand geschehen. Vielleicht weißt du es? Schrecklich, ja. Ich wollte immer schreiben, aber ich... Und du? Was treibst du? In diesem Moment? Ich lese. Du liest? Also hör mal. Heute Nacht wird der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzen. Seit wann interessiert dich denn sowas? Seit 5 Minuten. Max rief an und sagte, ich solle mir die Mondlandung im Fernsehen anschauen. Und das tust du dann ja auch brav. Dein leicht gereizter Ton entgeht mir keineswegs, liebe Helga. Aber ich bin froh, dass Max angerufen hat. Denn jetzt kann ich dich fragen, ob ich zu dir kommen darf. Können wir uns das nicht gemeinsam anschauen? Muss ich noch deutlicher werden? Liebste, im Grunde sage ich dir doch die ganze Zeit bloß, dass ich dich vermisse und es satt habe, draußen zu spielen. Falls dir das noch etwas sagt. So nahmen Onno und Helga dank der Mondlandung ihre alte Beziehung wieder auf. Derart nahtlos, dass es Onno manchmal vorkam, als stamme seine Episode mit Ada aus einem Roman, den er irgendwann gelesen und dann weggelegt hatte. Auch die Zeit seiner engen Freundschaft mit Max lag bereits in einem leicht wehmütigen Licht der Erinnerung. Wenn sie in Groot-Rechteren zusammen waren, waren sie jetzt meist zu fünft. Mit Sophia, Quinten und Helga. Also ich verstehe nicht, dass der Junge immer noch nicht spricht. Onno! Mit 3 Jahren. In seinem Alter habe ich schon Tacitus gelesen. Sag doch mal was. Onno! Kuku versteht mehr, als du glaubst. Aber mach dir keine Sorgen. Auf einmal wird er sprechen, da bin ich ganz sicher. Niemand wusste, was von Quinten zu halten war. Das Kind war zu schön, um wahr zu sein, weinte selten, lachte nie und sagte keinen Ton. Aber keiner zweifelte daran, dass in diesem Kopf mit den unglaublich blauen Augen einiges vorging. Was hältst du davon, mein Sohn, wenn wir mal zusammen einen Spaziergang machen? Na, nur du und ich. Bist du dir ganz sicher, Onno? Immerhin musst du dann hinaus in die Natur. Dann werde ich der Natur eben meinen gehörigen Schrecken einjagen. Komm, Quinten. Pass gut auf deinen Vater auf, Coco. Bring ihn halt zurück. Lerne von deinem alten Vater, Quinten, dass das Neue immer auch das Alte ist. Alles Alte war einmal neu und alles Neue wird einmal alt sein. Da gehen wir jetzt. Ich habe deine kleine Hand in der meinen und genauso bin ich früher mit meinem Vater gegangen. In den rosa Kleidchen, in die meine Mutter mich immer gesteckt hat. Und mit Korkenzieherlöckchen. Sag mal ehrlich, Quinten, wenn ich das richtig sehe, verstehst du mich ganz gut, auch wenn du kein Wort sprichst. Hältst du uns vielleicht alle zum Narren? Verstehst du alles und hast bloß keine Lust zu sprechen? Quinten antwortete nicht, wusste aber offenbar genau, wohin er wollte. Er führte Onno einen schmalen, gewundenen Pfad aus niedergetretenen Brennnesseln entlang, bis sie unversehens vor einem viereckigen Grabstein am Fuß einer kleinen, konisch zulaufenden Säule standen. Warte, das ist eine Inschrift. Deep Thought Sunstar. Sunstar, so heißen Rennpferde. Das hier ist das Grab von einem Pferd. Und dann geschah das, was Onno nach einem Augenblick der Sprachlosigkeit dazu brachte, Quinten in seine Arme zu schließen und triumphierend mit ihm zurück zum Schloss zu rennen. Quinten deutete auf die kleine Säule und sagte: Obelisk! Na, hör mal, Engel. Quintens erstes bewusst ausgesprochenes Wort soll Obelisk gewesen sein? Das nehme ich dir nicht ab. Dabei ist es sehr einfach zu erklären, Herr Cherubin. Nachdem Quinten, sobald er laufen konnte, auf Krotrechterin die Zimmer der Wohnung erkundet hatte, dehnte er seine Welt allmählich auf das gesamte Schloss aus. Besonders bei den Cairns, die auf dem gleichen Stockwerk wohnten, war er immer willkommen. Dort schienen ihn vor allem die Architekturabbildungen zu faszinieren, mit denen sich der Kunsthistoriker beschäftigte. Und sein erster Gang führte ihn stets zu einer großen gerahmten Radierung von Piranesi, die an einem Bücherschrank lehnte. Dieses Bild, das dir so gefällt, ist ein Obelisk, Kuku. Er steht in Rom, vor dem Lateranpalast. Und in dem Gebäude dahinter befindet sich die ehemalige päpstliche Hauskapelle, Sancta Sanctorum. Wenn du groß bist, musst du dir das in Rom alles mal ansehen. Und du meinst also, Quintens späteres Interesse für die Kapelle Sancta Sanctorum in Rom sei schon damals geweckt worden? Irgendwann musste er ja auf die Spur gebracht werden. Je eher, desto besser. Nun gut. Wie ging es weiter? Schon nach einem halben Jahr war keine Rede mehr von einem sprachlichen Rückstand. Vielmehr schien Quinten seinem Alter weit voraus zu sein. So sagte er, wenn er von sich sprach, nicht Quinten oder Kuku, sondern ich. Seine weitere Entwicklung ging in der gleichen Art vor sich. Es hatte den Anschein, als habe dieses Kind niemanden nötig, auch keine Spielkameraden. Lieber trieb er sich im Schloss und in der Umgebung herum, besah sich Bücher bei Theo Kern oder schaute Piet Keller dem Schlosser bei seiner Arbeit zu. Hier, guck, das ist ein Schiebeengelschloss. Siehst du hier die Rillen? Die aussehen wie ein Haar. Da muss der Steckschlüssel hinein. So. Ja. Als Quinten 4 Jahre alt war, wollte ihn Sophia in den Kindergarten von Westerbork schicken. Sie fürchtete, er werde sonst zu eigenbrötlerisch. Aber gleich am ersten Tag bearbeitete ein anderes Kind Quintens Kopf mit einem Steingutbecher. Quinten weinte nicht, sondern sah den anderen nur mit einem derart verwunderten Blick an, dass dieser in Tränen ausbrach. Du musst da nicht mehr hingehen, Quinten. In Ordnung? Ja. Was ist los, mein Kleiner? Ach, alle Kinder sind von ihrer Mama abgeholt worden. Weißt du, Kuku, deine Mama ist viel zu müde, um dich abzuholen. Sie liegt in einem großen Haus im Bett und schläft. Und sie kann nie wieder aufwachen, weil sie so schrecklich müde ist. Sie hört niemanden und sie kann auch mit niemandem sprechen. Auch nicht mit mir? Auch nur ganz kurz? Mit niemandem, mein Schatz. Wie Dornröschen. Ja, genau wie Dornröschen. Ist sie auch so schön? Schau mal hier. Das ist deine Mama, als sie noch wach war. Ja, sehr schön. Als Quinten 8 Jahre alt war, nahm Onno ihn zum ersten Mal ins Pflegeheim mit zu Ada. Er stand da und betrachtete die reglos Schlafende. Ihr schwarzes Haar war kurz geschnitten. Über den Ohren hatte sie die ersten grauen Haare. Du brauchst dich nicht zu erschrecken, Quinten. Kann Mama wirklich nie mehr aufwachen? Nein, Quentin. Mama hat schon geschlafen, als du geboren wurdest. Sie kann nichts mehr hören und nichts mehr sehen und nichts mehr fühlen. Gar nichts mehr. Aber sie atmet doch. Sie atmet, ja. Aber eigentlich ist es nicht Mama, die atmet. Wer denn sonst? Niemand. Die Ärzte meinen, dass es Mama eigentlich gar nicht mehr gibt. Obwohl sie nicht tot ist? Obwohl sie nicht tot ist, ja. Das geht doch nicht. Das geht absolut nicht, aber so ist es nun mal. Darf ich sie anfassen? Natürlich. Quentin legte seine Hände auf die ihren und spürte zum ersten Mal seit seiner Geburt ihre Wärme. Er musterte ihr Gesicht, aber es blieb so regungslos wie irgendeines auf den Bildern in Kerns Atelier. Alles ist plötzlich zugebaut. Das All hat sich in einen einzigen großen architektonischen Komplex ohne Anfang und ohne Ende verwandelt. Nirgends ist ein lebendes Wesen zu sehen. In der Nacht nach diesem Besuch träumte Quentin zum ersten Mal den Traum, der von nun an immer wiederkehren sollte. Ganz allein, aber ohne ein Gefühl von Einsamkeit, irre ich durch eine endlose Flucht von Seelen, Kreuzgängen, Treppen, Galerien, Portalen und Gewölben, die sich nach allen Seiten hin öffnen, durch Keller, die zugleich auch Dachböden sind, über Dächer, die auch Fundamente sind. Der Streifzug durch dieses dämmerige Weltgebäude erfüllt mich mit Glückseligkeit. Plötzlich stehe ich vor einem geschlossenen, zweiflügeligen Portal aus uraltem Holz. Die Türflügel sind mit Eisenstäben beschlagen und mit einem schweren, verrosteten Hängeschloss verriegelt. Beim Anblick dieses Schlosses fühle ich Angst und Entsetzen. Es kommt mir vor, als ob mich das Portal ansieht und im gleichen Augenblick höre ich eine Stimme sagen: Die Mitte der Welt. Wart, ich komme! Als Sophia die Tür hinter sich geschlossen hatte, blieb Max wie erstarrt liegen. Er wusste, das war jetzt das Ende. Es konnte nicht ausbleiben, dass eines Nachts so etwas passieren würde, dass Quentin wach wurde und Sophia nicht in ihrem Schlafzimmer fand. Da war es nun. Sie würde von nun an nicht mehr in seinem Bett erscheinen. Komm zu mir ins Bett, Kuku. Ja, mache ich. Du musst keine Angst haben. Nie Wie sollte es jetzt weitergehen? Die Grundlage für sein Verhältnis mit Sophia war zerstört, aber seine Aufgabe war dieselbe geblieben. Er konnte nicht gehen, solange Quentin noch zu Hause war, und das konnte noch 10 Jahre dauern. Dann würde er 52 sein. Ich glaube, um Max braucht man sich in sexueller Hinsicht keine Sorgen zu machen. Wie war eigentlich Quentins Beziehung zu ihm? Er mochte ihn. Aber er mochte ihn nicht so gerne wie Onno. Es gab eine leise Fremdheit zwischen ihnen, die Max selbst übrigens eher mit Erleichterung erfüllte. Schien sie ihm doch zu beweisen, dass seine Befürchtungen, Ada sei von ihm schwanger geworden, grundlos waren. Einmal nahm er Quentin mit, als in der Sternwarte von Westerbork 2 neue Parabolspiegel in Betrieb genommen wurden, und sie spazierten über das Gelände, auf dem sich vor fast 40 Jahren so viel Entsetzliches abgespielt hatte. Bist du Jude, Max? Ja, Quentin. Meine Mutter ist hier in den Zug nach Auschwitz gestiegen und nie mehr zurückgekehrt. Dein Vater auch? Der nicht, aber der ist auch schon lange tot. Es ist alles für immer verschwunden. Ich glaube, dass man auch später noch sehr gut sehen kann, was hier im Krieg passiert ist. Wie meinst du das? Na, das ist doch logisch. Du hast mir selbst erzählt, dass wir die Sterne so sehen, wie sie früher waren. Also sehen die auf den Sternen die Erde auch so, wie sie früher war. Sie können sehen, wie deine Mutter hier in den Zug gestiegen ist. Ja. Tja. Seltsam, dass ich da selbst nie drauf gekommen bin. Das Bild vom Durchgangslager Westerbork rast also jetzt irgendwo genauso mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum wie das von Auschwitz mit seinen rauchenden Schornsteinen. Theoretisch müsste es immer irgendwo im All zu sehen sein. Wird ganz schwindelig. Quinten, was ist los mit dir? Was geht bloß manchmal in dir vor? Also, ich finde das alles absolut klar. Wie Max erwartet hatte, kam Sophia seit jener Nacht nicht mehr zu ihm. Und nach einigen Wochen Zölibat fing er ein Verhältnis mit einer Sekretärin in der Sternwarte an. Na bitte. Hab ich doch gesagt. Das Leben auf Rot-Rechteren blieb dennoch wie bisher. Quinten wuchs heran und wurde für seine Umgebung immer unbegreiflicher. Im Gymnasium richtete sich sein Interesse hauptsächlich auf Dinge, die dort nicht unterrichtet wurden. Und Freunde hatte er ebenso wenig wie in der Grundschule. Sein eigentlicher Bildungsweg fand außerhalb der Schule statt. Seine Kenntnisse holte er sich bei den Mitbewohnern des Schlosses über Architektur, Philosophie, Religion bis hin zum Reparieren von Schlössern. Der Architekturtraum von seiner Burg, wie Quinten das labyrinthische Traumgebilde nannte, kam alle paar Monate wieder. Aber die gepanzerte Tür mit dem Vorhängeschloss an der Mitte der Welt erfüllte Quinten nicht mehr mit Entsetzen wie beim ersten Mal. Nach und nach begann er sich zu fragen, wo sich dieses Bauwerk eigentlich befand. Irgendwo musste es doch stehen. Das ist auch nicht. Was suchst du nur, Kuku? Ach, nichts Besonderes. Ich glaube dir kein Wort. Was ist eigentlich das Gebäude? Wie kommst du auf sowas? Nur so. Lieber Gott. Hätten mir meine Studenten doch einmal in all den Jahren so eine Frage gestellt. Was ist das Gebäude? Das Gebäude gibt es natürlich nicht, Quinten. Aber ich denke, das römische Pantheon könnte als guter Zweiter abschneiden. Kuku, bestimmt wird aus dir einmal ein Architekt. Was der alte Professor Kern nicht wissen konnte, war, dass Quintens Interesse ausschließlich etwas mit seinem Traum von der Burg zu tun hatte. Die Frage, was er werden wollte, hatte sich ihm nie gestellt. Aber auch Onno wusste zu dieser Zeit nicht, was er werden wollte. Er dachte daran, aus der Politik auszusteigen, die ihn mehr und mehr mit Widerwillen erfüllte. Nach einer Regierungsumbildung wurde er aber dann von seiner Partei als neuer Verteidigungsminister aufgestellt. Kurz vor Abschluss der Verhandlungen trafen sich die Hauptakteure zu einer Schifffahrt auf dem Eiselmeer, um endgültig die Posten zu verteilen. Es war der Tag, an dem Onnos ganzes bisheriges Leben in die Brüche gehen sollte. Onno, ich muss mit dir reden. Was ist denn, Kurs? Du hast ja ein Gesicht. Stimmt was nicht? Blanke Katastrophe. Ein anonymer Brief dich betreffend, Onno. Mich? Ja, warst du 67 auf Kuba? Ja. Hast du da in einer Revolutionskonferenz mit Fidel Castro und den anderen Kommunisten teilgenommen? Ja, und? Hast du geglaubt, du kommst mit einer derartigen Macke in deiner Biografie ins Verteidigungsministerium? Groß, was heißt denn da meine Biografie? Warum hast du mir das verschwiegen? Ich habe nichts verschwiegen. Ich habe schlichtweg nie mehr daran gedacht. Groß, das ist 14 Jahre her. Für mich war das ein komischer Zwischenfall ohne Bedeutung. Wie naiv bist du eigentlich, Onno? Weißt du, was du da mit der Partei antust? Jetzt hör mir mal zu, Groß. Ich habe niemals... Die ganze Regierungsbildung ist jetzt vielleicht wieder gefährdet. Verdammt nochmal! Ich habe nichts zu verbergen. Seine Parteifreunde waren zwar bereit, Onno zu glauben, dass er eigentlich nur als Begleiter seiner späteren Frau nach Kuba gefahren und durch ein Missverständnis auf die Teilnehmerliste der brisanten Konferenz geraten war. Aber das änderte nichts. Onno war für ein hohes politisches Amt untragbar geworden. Ihm blieb nur der freiwillige Rückzug. Als er am Abend nach Hause kam, klingelte bereits das Telefon.